Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Timotheusbrief, 2. Kapitel, Vers 1. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Gott segne dieses Wort. In diesem Bibelvers lesen wir die Wichtigkeit, für andere zu beten. Das ist auch der Titel dieser Nachricht, dieser Message ist, für andere zu beten. Warum ist das wichtig? Wenn wir für andere beten, wie uns die Bibel das hier aufzeigt, dann ist das, vollbringen wir das, wozu uns Gott aufruft. Wir halten also sozusagen Fürbitte und das nicht nur in der Kirche, sondern für Menschen, egal wer es ist, auf der ganzen Welt. Und das ist oft ein falsches Denken, dass es nur in der Kirche ist, wo Musik spielt und gebetet wird. Nein, es ist die Einladung hier für alle Menschen zu beten und auch dankbar zu sein für die anderen Menschen. Und Gott kann dann für unsere Gebete, für andere Menschen Sachen tun, von denen wir gar nichts wissen. Also er hat immer einen guten Plan, auch für andere Menschen. Und dieser Vers lädt uns ein, für andere zu beten. Und die Wahrheit ist, dass unser Herr Jesus, wenn wir für andere beten, also auch für uns selber und auch für andere, unser Herrgott, unser Herr Jesus Christus betet für uns. Ist das nicht was? Also, das muss man sich mal wirklich überlegen. Und wenn wir auch nicht wissen, überhaupt, manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen, dann fragen wir den Heiligen Geist um Hilfe. Er betet dann für uns und in diesem Falle somit auch unser Jesus Christus und unser Herrgott, Gott Vater im Himmel in der Dreifaltigkeit. Das ist ein wunderbares Geschenk. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen Bibelvers, der so wichtig ist, also oftmals auch überlesen wird, Fürbitte für andere Menschen zu beten, dass das nicht nur wichtig ist, sondern dass du uns ersuchst, das zu tun und du dann auch im Leben anderer Menschen wirken kannst und auch tust. Und das ist unsere Einladung. Egal, ob wir nun in einer Kirchensituation sind oder außerhalb der Kirche, zu jeder Zeit in unserer persönlichen Beziehung mit dir, unserem Herrn Jesus Christus, zu beten für andere Menschen ist absolut wichtig. Und wir danken dir für diese Wahrheit, die du uns in der Bibel darstellst und aufzeigst. Wir danken dir, Herr Jesus, in deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.